Book 2 80 80 80 Adjective 3 Adjektive 3 Adjektive 3 Dia memiliki seekor anjing. Sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund. Anjingnya besar. Der Hund ist groß. Der Hund ist groß. Dia memiliki seekor anjing yang besar. Sie hat einen großen Hund. Sie hat einen großen Hund. Dia memiliki sebuah rumah. Sie hat ein Haus. Sie hat ein Haus. Rumahnya kecil. Das Haus ist klein. Das Haus ist klein. Dia memiliki rumah yang kecil. Sie hat ein kleines Haus. Sie hat ein kleines Haus. Dia tinggal di sebuah hotel. Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem Hotel. Hotelnya murah. Das Hotel ist billig. Das Hotel ist billig. Dia tinggal di sebuah hotel yang murah. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel. Dia memiliki sebuah mobil. Er hat ein Auto. Er hat ein Auto. Mobilnya mahal. Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. Dia memiliki sebuah mobil yang mahal. Er hat ein teures Auto. Er hat ein teures Auto. Dia membaca cerita roman. Er liest einen Roman. Er liest einen Roman. Cerita roman itu membosankan. Der Roman ist langweilig. Der Roman ist langweilig. Dia membaca sebuah cerita roman yang membosankan. Er liest einen langweiligen Roman. Er liest einen langweiligen Roman. Dia melihat sebuah film. Sie sieht einen Film. Sie sieht einen Film. Film itu menegangkan. Der Film ist spannend. Der Film ist spannend. Dia melihat sebuah film yang menegangkan. Sie sieht einen spannenden Film. Sie sieht einen spannenden Film. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.